Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Stopp, ich wehre mich, Unfallflucht in Wamsen und Aue Liebenau gewinnt erneut. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Nienburg im Sitzungssaal des Rathauses Marktplatz 1 statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Neubesetzung des Verwaltungsausschusses sowie die Bebauungspläne um den Goetheplatz und Bahnhof. Beginn ist 18 Uhr. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Das Familienservicebüro des Landkreises Nienburg bietet heute einen Themenabend mit dem Titel Stopp, ich wehre mich an. Inhaltlich werden Fragen geklärt, wie sich Kinder und Jugendliche im Alltag gegen Gefahren schützen können, kündigt Lutz Sommerfeld vom FSB an. Also welche Gefahren gibt es? Wo benötigt das Kind Hilfe von Erwachsenen? Oder an wen sollen sich Kinder dann bei verbalen Übergriffen zum Beispiel wehren? Oder welchen Einfluss haben Medien auch auf die Entwicklung der Kinder in diesem Bereich? Im Vortrag werden Tipps und Anregungen natürlich gegeben und auch konkrete Lösungsansätze und Vorschläge. Beginn ist heute um 19.30 Uhr in der Grundschule Steierberg. Zu einer Unfallflucht kam es gestern Nachmittag in Wamsen. Im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 15 Uhr wurde ein schwarzer Seat Leon auf dem Parkplatz des dortigen Sportplatzes vorne rechts beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei Stolzenau hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Aue Liebenau gelang am Wochenende der nächste Erfolg. Der hiesige Handballverbandsligist schlägt den TSV Wietzendorf mit 21:20. In einer maximal durchschnittlichen Begegnung konnten die Liebenauer um Trainer Carsten Thomas das Spiel deutlicher gestalten, als es das Endergebnis widerspiegelt. War halt mal so ein dreckiger Sieg irgendwie, das war kein schönes Spiel. So in Mitte der zweiten Halbzeit sind wir das erste Mal in Führung gegangen und dann haben wir es auf 3 Tore ausgebaut und dann relativ sicher zu Ende gespielt. Haben dann ein bisschen Blödsinn gemacht, dass sie nochmal angekommen sind, aber das war dann wirklich so ein bisschen Unkonzentriertheit, sage ich jetzt mal. War nicht ganz so knapp, wie es jetzt aussieht. In der Tabelle steht Liebenau aktuell auf dem 4. Rang. Der Rückstand auf Tabellenplatz 3 beträgt dabei nur noch 2 Zähler. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.